when we sway, baby. Let's go. Moonlight upon us, endless stars are shining in the sky. It makes me feel like I'm bewitched when I look in your eyes. I feel like time stops when I am with you. Du schaust zu mir ganz so süß mit deinen Dirty Smoky Eyes. Das ist was so geil wie Sex. Ich zerreiße dir das Kleid. Press dein Körper an mich ran. Beweg dich elegant. Du verführst mich. Und dabei bist du sexy arrogant. Ich klatsch dich auf den Arsch und die Masse schreit. Komm, wir sind der Mittelpunkt. Baby, deine zwei. Liebe tanzen, Baby. Okay, kein Problem. Wie wär's heute Abend? Mit Mondschein am Tisch werd dich auffordern und deine Hände nehmen. Du bist wunderschön. Lass uns auf die Fläche gehen. Ich werd dich führen und leiten. Und um die Achse drehen, du hast es drauf beim Tanzen, deine Reize zu zeigen. Ich bin ein Mann, der genießt, deshalb werd ich jetzt schweigen. Deine Augen zauberhaft, honey, du bist die Frau. So sweet, unleash temptation in inside of me. Plain satisfaction, a guarantee. Sway me up.